frohes neues Jahr und willkommen bei einer neuen Folge Nachos und Popcorn. Wir haben 2016 hinter uns gebracht und es gab Dinge, über die wir sprechen wollen. Und deswegen haben uns Laura und ich uns den Sebastian wieder eingeladen, denn wir wollen unter anderem später ein bisschen über das Doctor Who Christmas Special reden. Frohes neues Jahr, Sebastian. Frohes neues Jahr, Laura. Frohes neues Jahr. Frohes neues. Ja, ihr seid alle gut reingekommen? Okay, ich werde angeguckt, spitzenmäßig. Ich bin spitzenmäßig reingekommen. In meinem neuen Captain Jack Harkness Bademantel. Ja, ich habe dich schon per MS bewundern dürfen. Allerdings ohne Inhalt, nur den Bademantel selbst. Ja, das war kein neckisches Bild. Nee. Aber ich war trotzdem ein bisschen neidisch. Ja, super, super Anschaffung. Ich habe mir den, ich habe den von meinem Bruder geschenkt bekommen und total unweihnachtsromantisch weiß ich aber, dass der echt günstig ist, der Bademantel, weil ich den sehr bewusst ganz oben auf meine Wunschliste geschrieben habe und ich kann ihn nur empfehlen. Gibt's bei Amazon knapp über 30 Euro und man läuft durch die Welt mit einer Kaffeetasse wie Captain Jack. Das ist total geil. Genau, so, kleines Product Placement. Sehr schön. Hast du irgendwas Film-, serientechnisches, schönes Weihnachtsgeschenk bekommen, Sebastian? Ich muss gerade überlegen. Nee, tatsächlich nichts. Ich habe einen Amazon-Gutschein bekommen, den ich dann in Serien oder Filme investieren kann. Oder in einen Jack Harkness-Bademantel. Zum Beispiel. Wir holen, ja. wir holen uns alle und dann auf den nächsten Con. Dr. Hukon, gehen wir gemeinsam in der Bademantel verzieren. Nur echt mit Kaffeetasse. Genau. Ich finde es aber spannend. Laura macht gerade diese international gültige Kapuzengeste, ja. Und es ist sofort klar, sie meint den Bademantel. Ja. Nein, ich meinte den Kragen von Captain Jack. Aber ist okay. Egal. Wir können so tun, als wäre ich, ja, ich meinte genau das. Ich meinte natürlich das. Wobei ich da auch mit dem Kapuze von Jack Harkness, der ja seinen Kragen vom Trikot hochgestellt gehabt, getragen hat. Cantona, richtig. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja. Wir mögen halt auch Fußball, ne? Ja. Und sonst, Sebastian, super ins Jahr gerutscht? Ganz entspannt ins Jahr gerutscht, was für meine Verhältnisse super ist, weil ich diese großen, wichtigen Fete des Jahres, Feten, immer total anstrengend und scheiße finde und deswegen alles gut. Ganz easy, bisschen zu viel Käse gegessen. Dann war noch ein bisschen zu viel Käse nach, also haben wir Neujahr dann nochmal ein bisschen zu viel Käse gegessen und aber... War gut. Schön. Und du, Tim? Ja, ich habe ganz entspannt mit Saskia, Florian, Tanja und Kai Silvester gefeiert. Das sind die gute Erschmidt 77, der Netfuller, das Quarkbällchen und der Herr Abknicke auf Twitter. Und wer kennt sie nicht? Das war total toll und schön. Ich hätte kaum jemand anders Silvester verbringen wollen, außer mit den Vieren. Und, wunderbar. Ja, wir haben natürlich, wie es sich gehört, einmal Dinner for One geguckt, einmal in der klassischen Variante, wie das so der gute deutsche Michel halt macht an Silvester. Und wir haben außerdem gesehen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Netflix hat eine Netflix-Variante von Dinner for One produziert, knapp 10 Minuten lang. Und die haben uns angeschaut und da war es so, dass halt Miss Sophie als Gast hatte einmal... Präsident Frank Underwood aus House of Cards. Nein. Einmal Pablo Escobar aus aus Narcos. Einmal Saul Goodman von Better Call Saul. Gibt's und einmal ein Charakter aus Orange is the New Black. Die ist, glaube ich, Crazy Eyes nennt. Ich gucke Orange is the New Black nicht, deswegen kein Zwinch zu sagen. Und der Butler hat einfach bei jedes Mal einfach diese Figuren halt nachgemacht, wenn die halt ihr Getränk und ihr Essen serviert bekommen haben. Und das war anfangs ganz nett, aber wurde dann zum Schluss immer ein bisschen schwächer hinaus, weil sich dann dieser Witz dann doch ein bisschen abflachte. Also war nett gemacht, so kam nicht annähernd an das Original heran, aber war zumindest eine witzige Idee. Also auch original mit dem Fourth Wall Break von Frank Underwood, der in die Kamera spricht beim Toast und so. Wie gesagt, war nett gemacht. Aber so überbleibender Wasser halt auch nicht. Okay. Ist das eine deutsche Produktion gewesen oder eine amerikanische? Ich habe keine Ahnung. Das habe ich so nicht rausfinden können. Es gab keinen wie Abspann in dem Sinne, wo das irgendwas beistand. So von Akzent her bin ich mir nicht sicher. Also eigentlich ist ja Dinner for One ist ein klassisch deutsches Phänomen. Also man kennt das, ich weiß, dass man das Großbritannien kennt, man das nur, weil man das in Deutschland guckt. So, und es wird halt als Kurioso mal betrachtet, dass halt die Deutschen an Silvesterabend zusammenhocken und sich einen englischen Sketch angucken. Und deswegen, ich würde fast vermuten, dass es eine Produktion von Netflix Germany ist, aber die haben zumindest welche Darsteller genommen, die ein gutes Englisch gesprochen haben. Und vor allem jemand, der auch sehr gut diese Charaktere auch nachgemacht hat. Also es war schon, man hat schon das Gefühl gehabt, das ist Saul Goodman und da ist halt Frank Underwood oder Pablo Escobar. Auch sehr schön, das Ganze war mit Untertiteln. Die Untertitel waren natürlich auf Deutsch, aber bei Pablo Escobar, der hat Spanisch gesprochen und die Untertitel waren auch konsequent auf Spanisch. War irgendwie sehr witzig. Cool. Habt ihr denn so, jetzt wo auch mehr als Weihnachten hinter uns gelassen haben, habt ihr irgendwelche Filmrituale, was Weihnachten angeht? Irgendwas, was ihr immer gucken müsst in den Weihnachtsfeiertagen? Sebastian nicht? Nee, Sebastian schüttelt den Kopf. Nee, irgendwie früher mal stirb langsam, aber ja. Irgendwann ist dann auch zu viel und Silvester halt Dinner for One, irgendwie klassisch, aber ist mir eigentlich inzwischen auch egal, weil irgendwie 40 Mal geguckt oder so, irgendwann ja. Reicht's dann bei mir einfach und sonst so was so runterfällt, ne? Irgendwie ein modernes Ritual ist für mich sicherlich so ein bisschen das Doctor Who Christmas Special. Kommen wir ja gleich noch drauf. Genau. Aber sonst nö. Ach, ein Ritual habe ich auch nicht. Die Filme, die ich gut finde, gucke ich eh immer. So, also ich kann mir Herr der Ringe 100 Mal angucken. Dafür brauche ich nicht Weihnachten. Das ist toll, wenn man selbstständig ist. Ja. aber ich habe Weihnachten meistens Zeit, mir so Schmusi-Filme anzugucken, die man sonst nicht guckt. Also ich meine Frankenstein jetzt zum Beispiel. Ja. Schmusi-Filme jetzt nicht im Sinne von Rom-Com, sondern eher im Sinne von, das sind so Schmusi-Filme, die man nicht gucken würde, weil irgendwas stört einen da dran. So, aus irgendeinem Grund sagt man immer, nee, gucke ich jetzt mal nicht. Frankenstein war so einer mit McAvoy und Daniel Radcliffe. Und ich hab 40 Minuten geguckt davon. Ich fand den nicht schlecht. Ich fand ihn aber genauso schmusi-doof, wie ich dachte. Da haben sich alle ganz fürchterlich viel Mühe gegeben und es soll auch betont so ein bisschen ekelhaft sein und so. Aber, oh Gott, ne? Und sowas. Oder halt mit Papa, während Mama die Küche aufräumt, habe ich Born geguckt. Das war sowas. Aber das ist, was auch immer das bedeutet, ist das ein Ritual? Nein. Man guckt halt einen Film. Ja, ich habe halt das Ritual, also ich gucke zur Weihnachtszeit immer einmal Love Actually. Ich liebe diesen Film ja, wirklich sehr. Klar. Also einfach weil es auch ist halt ein weihnachtsthematischer Film und ich gucke mir später auch gerne an. Ich sitze dann von Netflix, wo es den halt gibt und heule mir die Augen aus und ich habe mir den Spaß halt gemacht, irgendwie ein bisschen so nebenbei quasi live zu tweeten, wenn ich einen Film mal gucke. Lustigerweise haben gerade gleichzeitig noch andere aus meiner Timeline total unabgesprochen den Film ebenfalls gesehen. Es war teilweise vielleicht nur so eine 5 bis 10 Minuten versetzt. Das war einfach sehr, sehr schön. Man hat so ein bisschen so eine Gemeinsamkeit und dann gucke ich halt immer The Last Unicorn, das letzte Einhorn, den ich auch sehr, sehr liebe, den Film. Auch das ist halt so ein Film, so man sitzt halt im Bett, Decke bis zum Kinn hoch irgendwie und das Wasser fließt und so aus den Augen. Also mir geht's zumindest so. Ja. Und das sind so meine Highlights-Filme. Ich muss mal gucken. Und natürlich auch das Doctor Who Christmas Special. Aber du hast Born gesehen. Wie hat dir denn Born gefallen? Du meinst den aktuellen? Super! Ja, Jason Bourne heißt der. Verwirrt einen völlig, dass der einen offiziellen Vornamen hat, ne? Ja. Kennt man gar nicht. Ja, Jason Bourne, was soll ich sagen? Natürlich hat der brutale Schwächen in der Story. Schon das Wort Story ist ein bisschen hochgegriffen, würde ich sagen. Aber das interessiert einen doch überhaupt nicht bei so einem herrlichen Prügelfilm. Sie haben viel, wie soll ich sagen, sie haben halt ein bisschen das Problem gehabt, Matt Damon nochmal auf Born zu kriegen. Das ist halt jetzt so ein bisschen langsam, ist das ein kleines Problem, ne? Und der hat viel zu viele Filme mit George Clooney in der Zwischenzeit gedreht und George Clooney kann, glaube ich, alles essen, was er will, Matt Damon kann nicht alles essen, was er will. Und meine Mutter, wie gesagt, Papa und ich guckten das, meine Mutter lief so hinter uns her, ging ins andere Zimmer und sagte, na, Matt Damon ist aber etwas stirnackig geworden. Das war sehr ihr gesamter schön. Kommentar zu den 3 Sekunden, die sie gesehen hat von dem Film. Nee, es ist gut gemacht. Ich habe leider den Namen der neuen weiblichen Hauptdarstellerin vergessen. Vikander? Kann das sein? Eine Schwede? Alicia Vikander behauptet IMDb. Ja, ist auch richtig. Die ist super. Die ist ja nicht nur fabelhaft hübsch, herrlich, sondern die hat diese Rolle als neue Cyberbeauftragte der CIA völlig angenommen und hat diese hohle Rolle noch mit irgendwas gefüllt. Hut ab dafür. Tommy Lee Jones, der ewig böse, hockt da rum und ist böse. Und Jason Bourne ist inzwischen so Underground-Straßenkämpfer geworden. Kann man jetzt von halten, was man will. Der ist top ausgebildet, der Typ. Der kann alles machen, was er will. Der kann sich ohne Probleme in eine Bank einschleusen und neuer Superchef in einer Bank werden oder so. Nein, er ist in Griechenland. Im Flüchtlingstross ist er Straßenkämpfer geworden. Ja, und dann doch nicht. So ungefähr ist der Film. Ist das für eine Herleitung oder ist es dann einfach so? Was, dass das dann nicht mehr ist? Nee, dass er irgendwie in Griechenland zwischen den Flüchtlingen Straßenkämpfer ist. Na, der ist ja untergetaucht, ne? Der ist ja immer weggelaufen in den Filmen davor vor CIA. Ja. Und der hat ja, die haben ja sowieso das Problem gehabt, dass da zwischendurch dieser komische Bourne mit Jeremy Renner gedreht wurde, den keiner ernst nimmt und über den niemand redet. Und dann ist es ja jetzt wieder eigentlich anschließend an die ersten 3 Filme, aber sie haben halt so eine Zwischenzeit gehabt. Sie mussten also von diesem erst in den Untergrund gegangen irgendwie rauskommen aus der Nummer. Und der wirkt jetzt wie so ein alter Wolverine, der irgendwo in so einem Käfig steht. Und nein, ist schon super. Die haben halt die Victoria Beckham Airbrush-Technik benutzt und haben dem so schwarze Muskeln aufgemalt. Ganz großes Kino. Und es war ein ganz herrlicher Prügelfilm. Der war richtig super. Und wenn man so Prügelfilme mag wie ich, dann guckt man sich den gerne an. Der ist ein bisschen spannend. Es geht noch nach Las Vegas und in Berlin spielt es auch und ist alles toll. Also Bourne für, ich habe Lust auf einen Prügelfilm. Matt Damon macht nicht alles falsch in seinem Leben. Und ich habe eh noch Popcorn da, sofort gucken. Jason Bourne ist super. Ja, Alicia Vikander, die hat für irgendeinen Film, ich glaube letztes Jahr, also 2016, einen Academy Award bekommen. Ja, Danish richtig. Girl, oder? Bitte? Danish Girl, oder? Das kann gut sein, ja. Den ich noch nicht gesehen habe, der aber auch noch auf der Liste steht. Und es gibt ein ganz tolles Video von ihr. Es gibt ja diese Aktion in Schweden, dass man, heißt wie Call a Swede. Das ist eine Nummer, die kann man anrufen. Und dann wird man mit irgendeinem Schweden verbunden, der da mitmacht. Und kann die halt über, kann diesen Schweden, den man am Telefon hat, dann über Schweden austragen. Und die haben halt Alicia Vikander hat ein Telefon gesetzt und sie hat einfach diese Nummer angerufen und hat halt mit Schweden gesprochen. Hat die halt nach Schweden gefragt und dann auch mal gefragt, ob sie dann Alicia Vikander kennen würden, sozusagen. Und es ist sehr amüsant und es ist sehr schön. Die ist halt sehr charmant, weil die ganze Zeit da sitzt und die ganze Zeit herrschen muss, dass die halt nicht loszulachen. Und ist von mir so ein nettes kleines Video, das es da mit ihr gibt. Kann man glaube ich auf YouTube irgendwo finden. Bestimmt. Der Vikander fällt mir noch ein, die hat ja bei Ex Machina mitgespielt. Habt ihr den gesehen? Auch nicht. Nö. Ist auch noch auf meiner Liste. Deswegen kannte ich sie vorher nicht. Ging gut. Okay. Ich habe Ende Dezember die Zeit, wie so viele andere auch, genutzt, um mir auf der Mittagspremiere Rogue One, A Star Wars Story anzugucken. Habt ihr den auch schon gesehen? Nee. Nein. Sebastian, Laura sagen nein, schütteln beide mit dem Kopf. Da werde ich auch nicht zu viel verraten, was die Inhalte angeht. Ich war bei der Mittagspremiere und es gab zwar wahnsinnige Werbung vorneweg, schon eine halbe Stunde lang, gab keines Quiz und der Gewinner hat Gin Tonic gewonnen, 2 Stück. So wie eine Einladung zu so einem Star Wars Essen. Das ist irgendwie so ein Star Wars Club, den es in Hamburg gibt und die machen regelmäßig irgendwie Veranstaltungen, wo man so in die Jedi-Gewänder und Wookiee-Kostüm oder Sturmtruppe oder sonst wie sitzen kann und dann wird er gegessen. Ich weiß nicht, ob es da ein Star-Wars-Menü gibt in irgendeiner Form, dann irgendwie. Aber zumindest irgendwie kostet das auch viel Geld. Der ist Chocolate Star. Zum Beispiel. Oder können wir da mal hingehen zusammen? können wir gerne mal machen. Jar Jar Binks-Kotelett essen. Ich würde mich dann als was verkleide ich mich denn dann? Captain Jack Harkness. Das fällt auf. Ich glaube, das fällt auf. Obwohl es schön wäre, im Bademantel dahin zu gehen. Nein, lass uns das mal zusammen machen. Vorhaben für 2017. Alles klar. Kriegen wir irgendwie hin. Du musst nach Hamburg kommen, ne? Ja. Grüßchen. Ja. So, Tim, weiter. Genau, und dieser lange Werbung, dann gab es dieses Quiz. Einer hat sich sehr über zwei Gin Tonic gefreut, die er bekommen hat. Ich weiß nicht, warum es gerade zwei waren, aber nun gut. Auf einem Bein kann man nicht stehen oder so wahrscheinlich. Und es gibt Menschen mit Begleitung. Ja. Das kennen aber, wir nicht. Aber nee, stimmt. zumindest, was ein bisschen befremdlich war, dass sie, die haben, das haben sie letztes Mal vor Force Awakens auch schon gemacht, die haben den Trailer zum Film, den es an dem Abend auch noch zu sehen gibt, anschließend gezeigt. Was für mich ein ganz großes No-No ist, das macht man einfach nicht. Aber wie dem auch sei, ist, dann ging halt der Film los und das ist kein besonderer Spoiler, weil das weiß jeder, es ist ein merkwürdiges Gefühl, einen Star Wars Film zu sehen, der ohne den Crawl-Text anfängt. Und ohne die berühmte Fanfare von John Williams. Aber man gewöhnt sich sehr schnell daran und der ganze Score selbst ist ja auch nicht von John Williams, sondern von einem anderen Komponisten, dessen Namen ich gar nicht parat habe. Klingt italienisch vom Namen her. Ist doch aber trotzdem Amerikaner. Der aber trotzdem wirklich ganz tollen Star Wars Soundtrack dort komponiert hat, mit vielen netten Anleihen und Hommagen an John Williams, und es hört sich sehr John Williams-esque an, ohne dass es von ihm ist, und es auf eine gute Art und Weise. Und Rogue One selber fand ich auch einen sehr guten Star Wars Film. Es gab so zwei Sachen, die mich gestört habe, über die ich nicht reden möchte. Danke. Weil das Spoiler wären. Das wäre übel, oder? Ja. Wenn du mal eben kurz den ganzen Film erzählst. Bam. Verdammt. Nein, ich finde aber, ich kenne eigentlich niemanden, der Rogue One gesehen hat und mit Rogue One unzufrieden war. Eigentlich haben alle gesagt, sie fanden ihn super. Ich persönlich fand ihn nach einmal sehen nicht so gut wie The Force Awakens, aber ich habe die Vermutung, wenn ich ihn noch ein zweites Mal sehe, könnte ich ihn besser finden als The Force Awakens. Zumindest ist es so, Rogue One ist vorbei. Und man geht aus dem Kino raus und möchte eigentlich unbedingt sofort in New Hope gucken. Mhm. So, das ist eigentlich alles, was ich so sagen möchte. Okay, dann gib uns doch die Zeit, den auch noch zu gucken. Ja. So, und dann können wir da nochmal ernsthaft drüber reden. Auf jeden Fall. Ich habe nämlich auch Assassin's Creed noch nicht gesehen. Und der läuft hier jetzt schon, der ist ja völlig gefloppt, ne? Das wundert mich nicht so sehr. Ja, natürlich will ich den gucken. Hallo, Prügelfilm mit Michael Fassbender. Also, ich bitte dich. Du bist so leicht glücklich zu machen. Ja, ich bin Popcorn-Kino-Gucker. So, und wenn du mir sagst, hier ist eine Multimillionen-Produktion mit dem Plot, der mich tatsächlich kriegt, mein Gott, wir gucken Doctor Who und uns ist völlig egal, ob da irgendwie was stimmig ist oder nicht. Also nehme ich es denen völlig ab, dass der Typ bestimmt, wie die Vergangenheit läuft oder so. Nein, ich finde das lustig. Ich finde es einen lustigen Ansatz, auch so einen tatsächlichen Charakterdarsteller in die Rolle zu packen. Und nein, natürlich gucke ich mir den noch an. Ich werde mir zuerst Star Wars angucken. Aber wie gesagt, Assassin's Creed, ich habe jetzt die Woche auch mal geguckt, der läuft irgendwie nur noch um 23 Uhr im Kino meiner Wahl. Der scheint nicht mehr so anzukommen irgendwie. Und deswegen, danach gerne noch mal eine eigene Folge nur zu Star Wars. Oder eben Rogue One, Star Wars, Film, Movie, wie auch immer. Ja, aber ist doch schön. Cool, da hast du uns sehr viel voraus, Tim. Ja, ich bin ein Nerd, ich kann nicht anders. Gerade wenn es um Star Wars geht. Ah, super. Das finde ich schön. Ich habe, um vielleicht meinen Gedönsteil hier mal abzuschließen, ich habe noch Suicide Squad geguckt, ja, wo wir gerade beim Thema Popcorn-Kino waren. Ne? Ja. Weil, wenn ich mich recht erinnere, Tim, fandest du den nicht so schlecht, nicht so gut zum Unterhalten, okay. Ja. Wobei, das ist ein Film, wo ich glaube, wenn ich ihn ein zweites Mal sehe, finde ich ihn auch ganz furchtbar schlimm. Ja, ich wollte den nach einer halben Stunde ausmachen. Ich dachte, was macht ihr da? Reißt euch mal alle zusammen. Ist das schlecht gemacht? Und kann sein, du hast ihn im Kino gesehen, ne? Ich habe den im Kino gesehen, ja. Kann sein, dass die Größe der Leinwand einem noch mehr gibt bei dem Film. Kann sehr gut sein, wegen der großen Panoramabilder, die da mit drin sind. Ja. Aber mich hat das am Fernseher sowas von gar nicht schockiert, das Ding. Das ist mich, ich habe tatsächlich, ist immer ein ganz schlechtes Zeichen, wenn ich bei so einem Film auf Pause mache und gucke, wie lange der noch läuft. Ne? Ja. Okay. Und es waren gerade 40 Minuten rum und ich dachte, um Himmels Willen. Um dann geht Himmels Willen. Noch zwei Stunden. Oh, und ich dachte, nein, was kommt denn jetzt noch? Und ja, ich verstehe schon, dass es voll wichtig ist, dass man, wir wollen nicht davon reden, wie die Charaktere umgesetzt wurden, weil das ja völlig daneben war in so vielen Fällen, ne? Aber die, wie die besetzt sind, ja, dieser Trend, Models dürfen jetzt Schauspielern, dachte ich, das hätten wir in den 90ern irgendwann hinter uns gebracht, so. Mhm. Jetzt kommt das plötzlich wieder, dass wir in dem Film sogar zwei Models haben irgendwie, die so eine Rolle kriegen und beide so ein bisschen Flittchen sind, ne? Also ich fand's ganz schlimm. Und Will Smith, ganz schlimm. Also, nee, Suicide Squad. Du machst mir total Mut, ne? Ich hab die Scheibe hier liegen und muss die noch gucken. Ach du Scheiße, du hast die DVD zu Hause? Ja. Das tut mir leid. Der war richtig gut, der Film. Mein Gott. Genau, Laura, alles bester Film letztes Jahr. Ja, mindestens des letzten Jahres, wenn nicht gar der letzten 3-4 Jahre. Ich bin völlig hingerissen davon und glaube, dass der Joker endlich so erfunden wurde, wie er erfunden werden musste. Ist Jared Leto so schlecht, wie man es erwartet? Ja. Oder? Schlimmer. Oh Gott, okay. Ja. Nein, ich hab was Gutes erwartet. Das ist mein Problem gewesen. Ich hab erwartet, dass der Typ das irgendwie hinkriegt. Aber wir wissen ja auch um die ganzen Querelen darum, dass er völlig von der Produktionsfirma genutzt wurde. Er hat die Rolle viel größer gesehen in dem Film, als sie letztendlich war. Der wurde ja nochmal völlig neu geschnitten, was mit ihm auch gar nicht abgesprochen war. Und ich glaube, dass da vieles nicht zusammengefallen ist. Vielleicht über mehrere Szenen wurde der Charakter anders entwickelt. Vielleicht. Das wollen wir denen jetzt lassen. Aber die Szenen, die wir sehen, und nein, ich habe nicht den Super Extended Krass Cut geguckt, das ist wirklich schauderhaft gewesen. Mein Gott. Mein Gott. Ich verstehe, was sie mit der Rolle Joker machen wollten. Finde ich im Ansatz auch nicht verkehrt. Aber Jared Leto ist ganz schlimmes Overacting. Und ich finde, er lenkt vom Film ab. Wir hätten lieber den Film ohne diesen Joker machen sollen. Ich glaube, man hätte auch, oder, ja, ich weiß nicht, oder einfach, das Problem ist halt, hier ist auch ein bisschen, glaube ich, auch ein bisschen Marketingproblem. Ich glaube, der Film wird auch so ein bisschen so vermarktet, als ob der Joker ganz viel und ganz super wichtig ist in diesem Film. Und ja, nee, ist er aber nicht. Also, ja. Der Film heißt ja auch Suicide Squad, der Film heißt ja Joker und The Suicide Squad. Ja, so ja, halt, ja. Ne? Völlig richtig. Also Sebastian, guck den gern nochmal an. Kann sein, dass ich jetzt auch einfach in einer falschen Stimmung dafür war, weil Timmy ihn unterhaltsam fand im Kino. Das muss man ihm lassen, ne? Ja, aber der Film hat halt auch eine gewisse Fallhöhe, ne? Man hat eine gewisse Erwartung und hofft, dass naja, er jetzt wird und dann macht es so Bums. Aber jetzt, Jessica, nach kannst 40 Minuten, nee, geh weg. Also, jetzt, meine Erwartungshaltung ist, die ich an den Film hatte, ist bei Batman vs. Superman so dermaßen zertrampelt, zerstört und nuklear mehrfach zerbombt worden. Ja. Also, das ist für mich ein Maßstab an schlimmen, schlechten Filmen. Und es gibt Leute, die sagen, dass Suicide Squad schlimmer ist als Batman vs. Superman. Und nee, ist er nicht, definitiv nicht. Ich muss aber sagen, dass die Auftritte von, also Spoiler, Sebastian, Batman kommt vor. Ja. Der hat bei Batman vs. Superman, ist der nicht gestorben. Batman kommt vor und ist wieder so grandios scheiße. Der Typ kriegt den Batman nicht hin. Also beim besten Willen. Ben Affleck läuft da immer durch und man denkt sich, boah, du bist so nicht Batman. Man denkt wirklich, da hat sich jemand als Batman verkleidet, hat sich ein Auto geklaut, das so läuft irgendwie und ist dann, also, nee, Batman, Ben Affleck, hört auf damit. Ja. Ich mag ja Ben Affleck eigentlich, ne? Ja. Ich finde Ben Affleck nicht so schlecht, wie ihn viele reden. Er hat aber viele schlimme Filme gemacht. Also, ja. wo er mitgespielt hat. Die Filme, die er selber gedreht hat, die finde ich teilweise echt gut. Also, The Town ist ein klasse Film. Argo ist, finde ich, auch echt ein guter Film. Egal, wie viel davon nun wirklich tatsächlich nicht so stattgefunden hat, wie es Film porträtiert wurde, als real geschehen. Ja. Aber mal schauen. Ich finde, als Regisseur hat er definitiv was drauf. So, seine Schauspielerleistung, die schwanken zwischen was macht er da bitte sehr in diesem Film? Und Ich fand Gone Girl zum Beispiel super. Oh, Gone Girl ist ein Thema für sich. Ich fand den Gone Girl bis auf den dritten Akt, also bis zum Schlussakt, nicht schlecht. Und ich fand das Ende ganz, ganz, ganz, ganz furchtbar. Ja. Ich habe das Buch aber auch nie gelesen. Ich weiß nicht, wie nah das am Buch ist, zum Beispiel. Ich bin großer Fan von David Fincher. Der Film sieht nach Fincher aus. Er macht auch alle Fincher-Dinge, die Fincher so macht in diesem Film. Ja. Aber Gone Girl, so das Ende, ist so, ja, das ist für die, so die letzte halbe Stunde, würde ich sagen, so, ganz, ganz furchtbar. Da ist er mir zu sehr irgendwie gewolltes Arthouse-Kino, habe ich den Eindruck, so. Mhm. Ja, gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, dass wir hatten Matt Damon schon. Ich glaube, dass man bei den beiden sehr gut sieht, wie man eine Karriere auf die eine Art gestalten kann und wie man eine Karriere auf die andere Art gestalten kann. Die beiden haben haargenau die gleichen Voraussetzungen gehabt. Haargenau. Das waren zwei Jungs, die sahen gut aus, die haben gut geschrieben, die haben gut geschauspielert in der Zeit. Das auf jeden Fall. Auch Ben Affleck kann schauspielern, das darf man festhalten. Ja. Er hat sich nur völlig die falschen Rollen ausgesucht. Die hatten den Bonus, dass die, auch das, beide hatten den Bonus, dass die so früh für Good Will Hunting den Oscar bekommen haben. Aber sie haben halt was anderes daraus gemacht danach. Und während Matt Damon halt wirklich eine Rolle angenommen hat, wenn er dem Film geglaubt hat, ohne unbedingt finanziellen Erfolg zu sehen, hat er so viele Nullfilme gedreht, die aber tatsächlich was wert waren, weil der unbedingt mit Robert Redford zusammenarbeiten wollte. Solche Entscheidungen hat er getroffen. Während Ben Affleck gesagt hat, Hauptsache, ich bin der größte Name auf dem Poster. Möchte man ihm unterstellen. Ja. Wo war das denn? War das in der GQ? In der GQ war so ein großes Stars reden über Matt Damon Ding. Und da hat auch jemand diesen Vergleich nämlich genau aufgemacht. Der hatte irgendwie eine Cover-Story, bevor Bourne da rausgekommen ist. Fragt mich nicht. Aber der Artikel war sehr gut weil es nur Zitate von George Clooney, von Brad Pitt, von all den Leuten, mit denen er gearbeitet hat, waren. Und irgendein Produzent hat halt gesagt, ja, und genau das ist der Unterschied. Matt Damon hat kluge Entscheidungen für Filme getroffen, während Ben Affleck eben die Entscheidungen für Ruhm getroffen hat. Und das ist falsch. Ist nicht, also ich finde die These plausibel, wenn man sich die Filmografien anguckt. Jetzt hat hier irgendjemand das Thema Frauen aufgebracht. Weiß nicht, wer das war. Wer war das denn? Ja, ich weiß es gar nicht. Ich weiß nur, dass der Jessica Alba, war der nicht mit Jessica Alba verheiratet? Hier, wer ist die Jennifer Lopez, mit der war doch zusammen. Ach ja, Bennifer, richtig, genau. Ich erinnere mich. Also krass. Ich finde es ja grundsätzlich immer ganz, ganz schlimm, wenn ein Schauspieler oder auch Schauspielerin, wenn die irgendwelche Kollegen heiraten und dann meinen, sie müssten mit denen Filme machen. Kann dabei was Gutes Jersey rauskommen? Jersey Girl, war da nicht sowas? Wollen wir über Sherlock sprechen? Oh Mann, warum? Warum? Können wir noch kurz Jersey Girl? War das Jersey Girl? Mit Jennifer ja, Alba? Und wie heißt er, die... Jessica Alba. Ja, die Gigli, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. War das nicht auch irgendwie die beiden? Aber oder ist der war nicht, das Madonna? Ist der nicht mit einer anderen verheiratet? Jessica Alba ist doch Jennifer Garner. Ist der nicht mit Jennifer Garner verheiratet? Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwann aufgehört, irgendwie mich für solche Dinge zu interessieren. Oh. Oder sie einfach... Oder besser gesagt, ich habe es geschafft, es immer noch erfolgreicher auszublenden als vorher schon. Anfang 2000er Stars. Ja. Schallo drauf. Ja. Okay, Sebastian ist gelangweilt von unserem daher können wir gern übergehen zu Sherlock. Ja. Also kurzer emotionaler Einwurf von Laura. Ich bin wirklich sehr großer Sherlock-Fan, muss ich sagen. Weil ich eben die alte Serie sehr, sehr schätze. Ah, und sie ist Jeremy ja. Brett. Ja, Herzchen. Ja, und wenn man diese Art mag, traut man es ihnen eigentlich ja nicht zu, das jetzt nochmal richtig zu machen. Und sie haben einen Weg gefunden, das in unserer Zeit völlig richtig zu machen, mit einem Traumcast, mit riesen Gehirnen, die Story schreiben im Hintergrund. Und ich bin eigentlich hingerissen. Ich habe jede Staffel bisher völlig aufs Blut verteidigt vor Leuten, die mäh gesagt haben gegenüber, na, das mit der Hochzeit war so ein bisschen, was sollte das denn? Nein, ich habe das Schwert gezogen und habe gesagt, das ist grandios gewesen. Und dann gucke ich mir jetzt diese Folge an, Auftakt, vierte Staffel, und denke mir, was ist passiert? Ist da irgendeiner von euch in die Midlife-Crisis gekommen? Warum ändert ihr plötzlich Erzählweise? Warum ändert ihr plötzlich Struktur solcher Folgen? Warum ändert ihr plötzlich Charaktere? Sie haben ja sogar die ganzen Charaktere zum Teil. Also, Spoiler, jetzt mal unter uns, wir reden jetzt über die ganze Folge. Wenn ihr das bis jetzt noch nicht gesehen habt, dann schaltet jetzt aus und wir freuen uns darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Tschüss. So, genau, tschüss. Grüße an die Mutti. Aber John Watson flirtet auf einmal fremd und hat ja so eine Story mit so einer kleinen Tussi aus dem Bus. Was geht denn jetzt ab? Boah. Das war völlig out of character. Das war nicht das erste Mal, dass ich mich geärgert habe in der Folge, aber ich habe auch gedacht, was soll das? Ich habe es beim ersten Mal auch nicht so richtig verstanden. Ich habe es jetzt zweimal geguckt. Beim ersten Mal irgendwann gedacht, was will dieser Film von mir? Mhm. So, das ist nicht okay, es entspricht nicht dem, was ich mir erwartet habe, ist so das eine, das ist okay, das dürfen sie machen, wenn sie es gut machen. Klar. Ich fand aber, sie haben es schlecht gemacht, es war wirr, es passte nicht zu der Vorgeschichte, es passte nicht zu den Characters, die wir hatten. Ich fand die komplette Folge auch irgendwie so, bisher zumindest, irgendwie nutzlos. So, sie bringt nichts voran. Na, Mary ist tot. Ja, endlich, aber Ich fand ja die Einzelepisoden auch um die Hochzeit fand ich super. Ja, die war klasse. Aber, und das, okay, das liegt vielleicht auch an der jetzigen Folge, aber mir ging dieser Plot so auf den Keks, diese Watson-Mary-Geschichte interessiert mich einfach nicht mehr. So, ich finde, die hätte eigentlich so als Randcast nochmal auftauchen können, aber ich will halt Sherlock und Watson sehen, ne? Also jetzt mal im Ernst. Wir haben John Watson, der mit einer super heftigen Spionin verheiratet ist. Das wurde aufgedeckt und die leben da ihr kleines Stepford-Leben. Und dabei ist die immer diese Badass-Spionin, die alle sofort mit einer Büroklammer umbringen kann. Das ist ein Superplot eigentlich. Ja, aber ist nicht Sherlock für mich. Okay, das ist eine andere Diskussion. Wir müssen erstmal über die Folge weiterreden. Ja, kurz. Ich bin echauffiert. Sie leben ihr Vorortleben. Und John Watson, der sonst alles hinterfragt, ist das kackegal? Das nehme ich ihm nicht ab. Was soll dem kackegal sein? Na, ihre Vorgeschichte. Er sagt ja auch irgendwie, es gibt diesen einen, ist das ein Flashback, wo er ihr sinngemäß sagt, irgendwie alles, was bisher passiert, ist deine Sache und alles, was danach passierte. Die Rückblende, genau. Ist meine Sache. Ja, das kann er ihr so romantisch beeinflusst sagen. Klar, ist auch voll lieb, aber ich nehme ihm nicht ab, dass ihn das nicht interessiert. Vor allem, ihm muss doch klar sein, dass jemand, der offenbar das gemacht hat, was Mary gemacht hat, nicht einfach so sagen kann, tschüss, das war meine Vergangenheit, jetzt lebe ich hier mein schönes, Laura sagt schon, Stepford-Leben, gesagt. Das geht nicht, weil Vergangenheit... Hey, Stepford ist super. Gerade bei sowas irgendwie holt einen immer wieder ein. Das war halt nur eine Frage Zeit, dass halt das auch eingeholt wird. Habe ich grundsätzlich auch kein Problem mit. Ich verstehe auch ganz leicht im Ansatz, deswegen da diese Flirt-Szene drin ist. John Watson, auch im Original, ist Frauenheld. Der war mehrfach verheiratet. Aber so wie John Watson bisher gezeigt wurde, ist es halt total out of character. Es stimmt überein mit dem Conan Doyle Watson. So wie er war. Aber es passt einfach null zu dem von Martin Freeman dargestellten John Watson. Er ist irgendwie Papa, er ist glücklich und er liebt seine Mary und hat seine Rosamund irgendwie und dann ist er diese Frau. Mich hat auch das irritiert, dass sie diese Szene zweimal gezeigt haben. Die haben es halt immer nochmal wieder aufgegriffen und haben die Szene nochmal ganz gezeigt, aber es war an der Stelle, wo ich es irgendwie merkwürdig fand. Also, dass sie da die Szene nochmal neu aufgegriffen haben. Ich fand, da hat das Tempo innerhalb der Folge nicht so ganz gestimmt. Laura was die Erzählweise, will beißen, oder? Was die, bitte? Du was? Willst beißen, oder? Du guckst ich so bissig. Ja. Nein, ich schiebe den Unterkiefer vor. Genau. Und dann will ich ganz kurz noch einen Satz zu Ende bringen. Und dann schmeißt Mary sich halt vor die Kugel, die Sherlock treffen wollen. Und dann ist John Watson sauer auf Sherlock irgendwie und ist aber mal irgendwie Herz gebrochen und jammern. Also diese Sterbeszene fand ich ganz furchtbar. Also von ihr ganz, ganz schlecht gespielt, von ihm ganz schlecht gespielt. Und irgendwie, er flirtet halt irgendwie fremd, hatte offenbar irgendwie Techtelmechtel mit irgendjemanden. Und also es hat mir nicht zusammengepasst. Also Ich habe ihn da aber für einen ganz schlimmen Heuchler gehalten an der Stelle. Ja, danke. John Watson ist von vorne bis hinten. Von vorne ist jetzt einfach nur ein Arschloch und leider überhaupt nicht mitleidenswert. Ja, bin ich. Vielen Dank, dass du das jetzt gebracht hast. Das war so der nächste emotionale Ausfall von mir, der als nächstes noch gekommen wäre. Was für ein Schwachsinn! Was für ein grandioser Schwachsinn! Ich meine, okay, Sherlock steht auf der Hochzeit und sagt, ich werde immer auf euch Acht geben. Das ist ein Versprechen oder was auch immer. Ja, aber das ist kein Versprechen im Sinne von, ich bin jetzt, ich laufe jeden Tag hinter euch her und gucke, ob ihr das Buttermesser auch richtig benutzt. Wir reden hier, und da sind wir wieder dabei, dass wir über eine ehemalige Superkillerin, Spionin, was auch immer reden. Netter Versuch, dass wirklich alle glauben, Sherlock passt schon auf. Was für ein Unsinn. Ja. Also, und das dann tatsächlich so einzufordern, in einem Moment, in dem sie sich vor die Kugel geschmissen hat. Das einzufordern, ist absolut absurd, dass er in dem Moment erst einmal irrational handeln könnte, jederzeit, aber dass das jetzt tatsächlich scheinbar ein großer Topos wird, dass er bricht mit Sherlock, weil, also, ne? Weil Mary sich dazwischen geworfen hat. Wofür Sherlock nicht kann, das war die Entscheidung von Mary. Was hätte er tun sollen? Ja. Ja, er, also was natürlich, was sie gezeigt haben mit dem Stop it, stop it, stop it, war natürlich, dass er sie gereizt hat. Ja. Die Täterin. Er hat sie so weit gereizt, dass sie die Waffe gezogen hat und ihn erschossen hat. Oder erschießen wollte. Und das ist das Einzige, wo man sagen kann, okay, Sherlock, das war vielleicht nicht so clever, wir wussten vorher schon, dass sie das war. Das war halt Sherlock doing Sherlock things. Genau, und deswegen, nein, ich fand es völlig daneben. Ich muss sagen, dass mir diese High-Atmosphäre, wollten die unbedingt auf Magnussen damit jetzt nochmal zurückgehen? So, weil die haben ja damals den Magnussen so als High bezeichnet, ne? Beschrieben. Mit seinen kalten, toten Augen, wie er so, da war die High-Referenz irgendwie. Und das jetzt nochmal so darzustellen, dass wir immer dieses Aquarium gespiegelt haben auf dem Gesicht, das ist so plump gewesen irgendwie. Das ist so Soap Opera gewesen. Und nee, mich hat das alles nicht gekriegt. Nee. Ja, ich war auch sehr unterwältigt. Also ich fand den Anfang zäh. Ich habe also auch zwischendurch mehrmal andere Dinge gemacht und mal wieder mit einem Auge hingeguckt. Ich finde es auch sehr bewundernswert, dass du das geschafft hast, dir das zweites Mal anzugucken, Sebastian. Hätte ich nicht geschafft. Also mir geht's ähnlich wie Laura. Also ich bin auch, also zum einen die alte Granada-Serie mit Jeremy Brett als Sherlock Holmes, ganz, ganz hervorragend. Ich liebe diese Serie, die ist so schön. Einfach, weil da steckt so viel Herzblut drin. Und dass die Neuauflage jetzt von Stephen Moffat und Mark Gatiss geschrieben, größtenteils, ist eine gute Umsetzung in die Gegenwart und habe mich sehr darüber gefreut. Und eigentlich ist der Hai ganz passend, es gibt diesen schönen Jumping the Shark irgendwie, und das hatte ich so zwischendurch so wie in der vierten Staffel jetzt, bei der ersten Folge, dass ich dachte so, eigentlich möchte ich ganz gerne, dass das irgendwie danach auch vielleicht die letzte Staffel ist, weil ich nicht glaube, dass es doch weiter funktioniert in der Form. Auch aufgrund dessen, was Martin Freeman und Benedict Cumberbatch mittlerweile an anderen Stellen gemacht haben, dass es zunehmend schwerer einem fällt, dass da die Immersion funktioniert, als zu dem Zeitpunkt, wo Benedict Cumberbatch Sherlock angefangen hat, noch ein kompletter Rookie gewesen ist, im Grunde genommen, weil ihn niemand kannte. Ja, wobei das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich kann mir auch vorstellen, dass die vierte Serie jetzt noch vielleicht ein, zwei stärkere Folgen hat. So muss man mal gucken, ne? Ich traue denen das zu. Aber mit der Folge oder dem Film haben sie sich meiner Meinung nach echt so ein bisschen verhoben, warum auch immer. Und was so die Hintergründe für Entscheidungen waren, keine Ahnung. Okay, sie wollten Mary über die Klippe springen lassen, kann man machen. Habe ich inhaltlich kein Problem mit. Das war auch ganz früh klar. Übrigens, ja, dass sie sterben wird. Also nein, das war auch denen, ihr wurde das auch sehr früh gesagt, dass sie quasi für diese Staffel dazwischen da ist und dass sie dann auch sehr früh sterben wird. Und zum zweimal gucken, ich habe beim ersten Mal nicht so richtig hingeguckt, deswegen dachte ich, guck's noch ein zweites Mal, konzentrierst du dich auf die Serie. Vielleicht wird sie dann besser, weil du mehr verstehst. Ich habe dann mehr verstanden, aber es wurde halt nicht besser. Ja. Ja, ich kann das auch überhaupt nicht wirklich zusammenfügen. Sind es die vielen Schauplätze auch gewesen, die so verwirrt haben? Also ihr sagtet ja gerade schon, ihr hattet auch dieses verwirrte Gefühl dabei. Es machte in Gänze keinen Sinn. Also ich fand, Sherlock selber war ja auch staccato-artiger irgendwie, weil es so gesprungen ist von einem kurzen Moment zum nächsten, wo er dann wieder über irgendeinen neuen Fall nachdachte und so, ja, ja, ist so und so, und dann war das Thema durch. Und die roten Fäden, die dann eben doch in der Folge drinnen waren, waren eben nicht so klar ersichtlich wie sonst. Vielleicht ist es das, ne? Irgendwie, warum jetzt diese Thatcher-Geschichte und der Todesfall am Anfang da irgendwie eine Rolle spielen mit dem Typen, der da unter seinem Sitzkissen im Auto halt irgendwie gestorben ist und so. Das kommt ja eigentlich erst später raus. Und irgendwie ist es aber eine halbe Stunde dieses Films handelt davon, dass er diesen Fall irgendwie thematisiert, der eigentlich nur eine komplette Randnotiz ist. Ja, definitiv. Definitiv. Und du hast natürlich dazu auch noch, also ja, Punkt 1, dieser Junge da im Auto, das ist so ein typischer super diesen Fall ziehen können über die ganze Folge. Am Ende kommt da die Auflösung und man hat damit so ein Rahmenwerk irgendwie. Dass zwischendurch über die Thatchers sich irgendwie noch was anderes entspinnt, gerne. Nur, dass das so zack, dann ist das weg. Mir haben auch nicht gefallen diese ganzen Sherlock redet die ganze Zeit und deduziert wieder und ihr sagt dann danach, nee, Spaß, ich weiß das da und daher. Das gab es 2 oder 3 Mal, wenn ich mich recht entsinne, in der Folge. Das ist auch nicht Sherlock. Der weiß die Sachen wirklich deswegen. So, und nicht zur dritten Super-Gag irgendwie. Nein, du hattest einen GPS-Tracker in dem USB-Stick. Auch das wiederum nicht. Und ich weiß es nicht, ja, sie haben es halt verrallt, die Story stringent zu erzählen. Ich hoffe, dass sie aus dem Mädel aus dem Bus noch was machen. Ich hoffe, dass die nochmal aufgegriffen wird. Die ist ja alles, jetzt noch da. Ja. Aber alles andere fände ich auch wirklich, wirklich kacke, weil du baust da jetzt irgendwie, was Tim sagte, ne? Dieser Watson ist eigentlich, ich sag jetzt, monogam und glücklich mit seiner Frau und seiner Tochter. Ein Pinguin, ja. Ja. Und dann erstens flirtet er dann mit der Frau im Bus und dann spielt die nicht mal eine Rolle, obwohl sie in der Folge vorkommt, in der seine Frau stirbt. Ah, nein. Ja, ich bin auch sehr, sehr unterwältigt. Eines meiner neuen Lieblingswörter, das ich von Tim habe, der sagt das immer und ich mag das so gerne. Ist eigentlich auch ein ganz schlimmer Anglizismus. Ja, aber der funktioniert. Ja. Ich hoffe, dass sie... Ach so, kurze Zwischenfrage an unseren Professor. Mark Gatiss hat die Folge alleine geschrieben, ne? Ja. Gab es andere Folgen, die der alleine geschrieben hat? Ich habe das vorher mal als Co-Produktion gesehen, Moffat und Gatiss. Ich kann das aus dem Stegreif nicht sagen. Ich glaube aber schon, dass sie das teilweise sich das aufgeteilt haben. Mhm. Weil mir ist das jedenfalls ins Auge gesprungen, wahrscheinlich, weil ich vorher nicht so drauf geachtet habe. Ich habe es gestern aber direkt gesehen und dachte, aha, produziert von Moffat und allein geschrieben von Gatiss. Ich will da nichts sagen, aber es fehlte halt so dieses Dunkle irgendwie da dran. Die haben so diese Trillerie-Folge gemacht eigentlich, viele spannende Sachen, aber es fehlte dieses... was dich richtig runterzieht. Und sogar Marys Tod hat uns alle nicht so gekriegt, ne? Obwohl uns Marys Tod total kriegen müsste. Und irgendwie fehlte dieses Tiefdunkle da drin. Und Tiefdunkel steht für mich immer für Moffat. Ja, wobei ich sagen muss, was ich bei meiner Timeline auf Twitter gelesen habe, da gab es schon einige, die schon gesagt haben, ich bin sehr geschockt von dem, was da gerade passiert ist. So. Aber... es scheint ja auch für manche Leute zu funktionieren, halt für uns nicht. Dann können wir uns überlegen, ob wir es diejenigen sind, die doof sind. Oder es einfach überinterpretieren oder einfach irgendwie, ob wir da einfach vielleicht schon zu analytisch rangehen in manchen Bereichen. Ich weiß es halt nicht. Was wolltest du sagen, keine Sebastian? Ahnung. Ach, das, was ich so an Kritik mitgekriegt habe, war aber auch eher enttäuscht. Also, ja. Sagen wir mal, im besten Fall, es erfüllt halt oder es folgt nicht dem Schema an, das wir uns irgendwie über 3 Staffeln gewöhnt haben und der Erzählweise. Und wie gesagt, ich finde, man kann sowas umschmeißen, wenn es dafür Gründe gibt. Ich sehe hier halt den Grund nicht. Vielleicht erklärt sich das noch über die nächsten zwei Folgen, aber das wird schon herausfordernd. Ja, also wir werden jetzt hier nicht einfach so ändern, nur um es ändern zu willen, sondern das wird schon irgendeinen tieferen Grund haben. Ich bin mal sehr gespannt. Die nächste Folge ist, glaube ich, die Folge mit Toby Jones. Das ist irgendwie das auch, falls ihr die Trailer gesehen haben solltet für die vierte Staffel, da war er auch sehr, sehr prominent immer gefeatured sozusagen. Und das verspricht auch eher ein bisschen düster zu werden. Und es gibt ja offenbar ja noch einen dritten Holmes-Bruder, Sharon Ford, heißt er, glaube ich. Auf den wurde am Ende ja quasi hingeteasert mit Mycroft. Und der will auch noch eine Rolle spielen. Ja, sie müssen unbedingt auch noch viel da rausholen. Ich glaube, ich habe den Trailer, so einen Mini-Teaser habe ich gesehen, aber der war nur wenige Sekunden lang irgendwie. Da sah man auch, wie Sherlock noch im Leichenschauhaus rumläuft. Das heißt, dass Marys Tod uns auch natürlich noch weiter begleiten wird dann. Oder stirbt noch irgendjemand? Wer weiß? Watson, zack, weg. gibt einen neuen Detektivkumpel. Nein, ich glaube, dass sie die Chance haben, klingt so doof, aber wenn sie es hinkriegen, aus den beiden wieder die Junggesellen zu machen, aus der ersten Staffel jetzt, und trotz Kind Watson wieder in diesen Zweierclub zu holen, was Sherlock und Watson ja eigentlich sind, und sie die Chance nutzen, dass die beiden jetzt auch inzwischen ein bisschen älter geworden sind und nicht mehr die mit 30er Hallodris sind, die da rumtingeln, ne? Dass man irgendwie das nutzt und mit denen so ein Weg jetzt auch mitgeht. Und nicht so ein, wie darf ich das plump nennen, so ein 24-Ding da draus macht irgendwie, dass die sich versuchen, in der Abscheulichkeit der Staffel noch immer weiter zu übertreffen, sondern einfach gute Fälle zu bieten. Dann kann man das endlos spielen, das Ding. Wenn sie jetzt aber sagen, eigentlich hat letzte Staffel Sherlock jemanden erschossen, ja. Was wir jetzt auch einfach vergessen haben, weil MI6 sagt, okay, wir haben das geändert und das ist jetzt nie passiert. Wenn die das immer noch versuchen zu steigern und Did You Miss Me? kommt jetzt einfach als gängiger Tune immer wieder, kommt irgendwo Moriarty her und sagt, Miss Me? auch da bitte irgendeine Form von mehr geben als das, was in dieser Folge war. Die können nicht damit die Staffel teasern, Did You Miss Me? Und damit Sherlock zurückholen und uns dann einfach keine Infos dazu geben. Ja. Die ganze Auftaktfolge über. Und dann mit diesem billigen Gag irgendwie mit Mary, die dann diese CD da schickt. Ja. Das ist doch wirklich hundsblöd gewesen. Und auch, wer hat die denn bitte losgeschickt? Wird das noch geklärt? Weil gibt's da eine automatische, ich meine, wer verschickt solche CDs, wenn jemand dann gestorben ist? Wer soll das denn gewesen sein? Und ich weiß nicht, ob sie stirbt oder nicht stirbt. Also, das war schon auch mit so, was wollen die da eigentlich jetzt gerade von mir? Mhm. Also, ja, du hast vollkommen recht. Da liegt immer diese CD und die ist irgendwie von Mary. Ja. Und wenn du das hier hörst, dann bin ich tot. Aber wer sollte sie wissen, dass sie so... Ja, genau. Keine Ahnung. Ja, ist völliger Unfug. Ich habe im Übrigen mal nachgewühlt, während du da deinen Rant gehalten hast. die haben sich die Folgen schon ganz gut aufgeteilt. Also Moffat und Gattis haben jetzt so gefühlt jeweils ungefähr 3 Folgen selber gemacht, alleine. Dann gibt es irgendwie 3, die sie zusammen gemacht haben und dann irgendwie noch 2 oder so von Stephen Thompson geschrieben. Ich komme jetzt nicht voll auf die Zahlen, ne? Aber es gibt schon ein paar Folgen. Irgendwie okay. Baskerville zum Beispiel ist von Mark Gattis geschrieben. Ja. Oh, hervorragende Folge, vielleicht die beste. Ich liebe diese Folge eben, er kann's. Entschuldige, Tim. Nee, passt schon. Ich wollte nur sagen, ich hatte schon auch überlegt, ob nicht, mir war auch so, dass die Baskerville-Folge von ihm gewesen ist, aber ich wollte auch nicht sagen, weil, Gattis schreibt ja auch durchaus auch für Doctor Who, und das ist bei ihm, bei Who ist immer so ein bisschen so ein Hit und Miss, Das ist eher Mist gewesen, ne? Ja. Wir wissen es nicht. Vielleicht muss man auch diese Staffel wieder als Ganzes sehen. Aber war das nicht auch früher mal so, dass die das dann noch an 3 aufeinanderfolgenden Tagen gespielt haben? Das Ding? Ich meine, Ich meine mich zu erinnern, dass das wirklich immer das Neujahrsding war. Also irgendwie Staffel 3 zumindest war 1. Januar, 5. Januar und 12. Also nein. Und Staffel 2, ähnliches Szenario, nee. Liebe Zuhörer, das ist Sebastian guckt das nach. Der weiß das nicht aus dem Kopf. Nee, ich kann googeln, aber... die dritte Staffel war am 1., 5. und 12. Nee, hat die alte Müllheide, ne? Bitte? Sebastian? Die allwissende Müllhalde quasi, ne? Ach so, ja, genau. Ja, funktioniert ja voll. Ja. Nee, dann war das nur in Deutschland bei den Ausstrahlungen, weil ich glaube, dass die ARD die dann an 3 Tagen gebracht hat. Das habe ich nicht verfolgt. Mag sein. Ja, kann ich glaube. Doch, die habe ich dann nämlich immer alle auch nochmal geguckt. Und ich glaube, da war das dann so. Nein, also sie, wie gesagt, meine Prognose, wenn sie es hinkriegen, ob in dieser Staffel oder später, dass die älter werdenden, jetzt vom Schicksal gezeichneten Charaktere in diesen kauzigen Junggesellenclub wieder zu verwandeln, ja, dann hat das eine Möglichkeit zu funktionieren mit kreativen Fällen, ohne Schnickschnack und Leute werden umgebracht von den beiden. Dann kann das funktionieren. Moriarty haben sie zu schnell verbrannt als Gegenspieler. Je nachdem, was da jetzt noch kommt, hat er nicht die Tragweite bekommen, die dem Charakter eigentlich steht. Wenn sie das alles hinkriegen, kann das funktionieren. Wenn es so ein, wir müssen jetzt mal Wellen auf Sherlocks Gesicht schmeißen Ding wird, dann bin ich halt auch raus bei der Geschichte. Ja, ich glaube einfach irgendwie, die haben mal dieses Gimmick gemacht mit Do You Miss Me, so als Schocker am Ende einer Folge, ohne sich im Vorhinein Gedanken zu machen, was sie damit eigentlich anstellen wollen. Also ja, wirkte das halt wie in dieser Folge bei mir. Wobei mich das wundern würde, weil das eigentlich nicht Moffats Stil ist. Eben, die werden schon wissen, was sie tun, das traue ich denen zu. Mal gucken, was mich ja total neugierig macht, ist, dass die letzte Folge The Final Problem heißt. Und damit ja im Prinzip auf derselben Kurzgeschichte basiert wie The Reichenbach Falls, also die große Moriarty-Story. Von daher bin ich zumindest immer noch sehr angefixt darauf, was hier noch passieren wird, weil ich will Moriarty noch mal wiedersehen. Wir alle wollen Moriarty wiedersehen, weil Moriarty eigentlich viel cooler ist. Ne? Ja. Ich bin ja immer so der Bösewicht, Gutfinder. Ja. Ist auch herrlich überdreht von Andrew Scott dargestellt. Also es hat schon großartig Spaß gemacht. Ja. Muss man mögen? Klarer Fall, aber ich mochte das. Ja. Wie erwähnt, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, Mark Gatiss, Stephen Moffat, beide auch Doctor Who-Schreiber, vor allem Stephen Moffat, der ja der Showrunner ist, noch gibt in der letzten Saison. Es gab jetzt eine ganz viele lange Pause Doctor Who und wie angekündigt ganz am Anfang, es gab jetzt am ersten Weihnachtsfeiertag das Doctor Who Christmas Special, das war jährliche. Wie fandet ihr es denn? Sebastian. Ich habe Spaß gehabt. Ich mochte viele dieser eingebauten Referenzen. Irgendwie, ich mag die Superman-Referenz sehr, irgendwie mit Clark, den der Doktor in Klein trifft, der dann irgendwie diesen Rhinestone verschluckt, weil er ihn für ein Medikament hält und dann irgendwie halt seine Levitation-Kräfte findet und nee, ich fand's sehr süß gemacht, auch so diese Comic-Anspielung, auch irgendwie der direkte Bezug zu den Comic-Büchern dann und irgendwie so, du bist Dr. Mysterio. Ja. Ja. Das hat mir echt gut gefallen. Es war nicht so typisch Doctor Who und irgendwie, wir hatten's ja letztes Mal davon, dass ich den neuen Doktor noch nicht so richtig ins Herz geschlossen habe und ich bin tatsächlich immer noch nicht dazu gekommen, jetzt irgendwie weiterzugucken in der Reiß dich mal zusammen, Sebastian. Ja, Himmel, es gibt so viel, egal. Stumme Schreie von Laura und mir. Ja, es sah schön aus. und von daher war die Weihnachtsfolge jetzt für mich auch so, na, vielleicht ist es ja auch ein Anlass, jetzt endlich mal weiterzugucken, ne? Aber ich fand's gut, ich fand den Doktor super, ich fand die Story schön, ich fand, es passte zu Weihnachten, ich habe Spaß gehabt mit der Superheldengeschichte. Ich fand das Ende süß, ich fand irgendwie diese Pärchengeschichte, wie dann The Ghost da mit ihr sein Date hat und dann eigentlich schon die Maske abnimmt und in dem Moment guckt sie dann irgendwie nur noch nach unten und ihn nicht mehr an. So, das war süß gemacht. Nee, ich hab echt Spaß gehabt, fand's gut. Mir ging's genauso. Ich fand es eine schöne Weihnachts-Special-Folge. Mir geht's gar nicht genauso wie dir. Ich fand so diese Romanze, es war halt sehr, sehr typisch, aber war gut gespielt von beiden. Es war nicht so auf der Fremdscham-Ebene von den Dialogen her. Und es waren schöne. Ich kann ja nicht so vielen Punkten zustimmen, Sebastian. Es waren die ganzen Anspielungen an diverse Superhelden-Comics waren da, die waren auch nicht so die Holzhammer-Methode, es war irgendwie genau richtig. Ich fand, es sah von der Cinematografie her, also von den Kamerabildern her, echt schön aus. Es wirkte fast wie ein Kinofilm teilweise. Die Special-Effekte, die bei Dr. Who ja gerne mal unter dem Budget leiden können, sahen hier richtig gut aus, haben auch gepasst zu diesem comichaften Thema. Es war einfach ein schönes Weihnachtsspecial. Ich fand halt, das Weihnachten war hier tatsächlich nur so ein Randthema. Und ich fand es total ungewöhnlich dafür, dass es eine Stephen Moffat-Folge ist. Die war total leicht, locker, nicht so schwer, nicht so düster, wie Moffat uns gerne mal ist. Und ich war da sehr positiv überrascht davon. Also Stephen Moffat hat es wirklich geschafft, eine richtig tolle Doctor Who Folge zu schreiben. Eigentlich hätte Stephen Moffat in dem Moment, wo der Kleine sagt, ich dachte, es wäre aber die Ziel, hätte der Kleine sterben müssen. Und wir hätten alle weinen müssen. Und dann wäre nichts mehr passiert an Weihnachten. Und seine Mutter hätte geweint. Und wir hätten alle weiter geweint. Laura schreibt eine Weihnachtsfolge für Dr. Who, die nach 5 Minuten vorbei ist. Danke, Laura. Nein, Stephen Moffat. Yeah. Aber ich fand es nett. Was heißt nett? So. Und das ist mein Problem bei der Folge. Die hat mich nicht so richtig berührt, ehrlich gesagt, weil mich der Superman, ich finde die Idee clever, dass die den Doktor in eine Superhelden-Szenerie setzen und wir alle die ganze Zeit sehen, wir haben alles, was es braucht für eine gute Superhelden-Geschichte. Und dann ist da nichts. Also es hat nichts mit mir gemacht. Und ich fand die Pärchengeschichte völlig langweilig, ehrlich gesagt. Das hat mich so gar nicht bekommen. Und sie sind immer wieder in diese Wohnung zurückgegangen. Und irgendwo schreite ein Baby. Und die Nanny musste wieder zurückgehen. Das haben die doch 5-mal durchgespielt in der ganzen Folge. Ich habe das vorher schon verstanden, dass der Typ die Nanny ist. So. Und ich habe auch schon vorher verstanden, dass er, wenn er Superman ist, aufhören muss, weil dann das Baby schreit. Das müssen die mir nicht 5-mal zeigen. Mich hätte viel mehr interessiert, wo die Typen mit den halben Köpfen herkommen, weil das ja auch die Typen mit den halben Köpfen sind, die bei River Song vorher in dem Weihnachtsspecial aufgetreten sind, richtig? Da gab's die Dinger doch auch, als sie den Handel. Das war doch die gleiche Art, wie auch immer, die den Handel um den Diamanten mit River Song eingehen wollte. Die habe ich seitdem nicht mehr wiedergesehen. Jetzt wissen wir zumindest, dass das so Gehirne mit Augen sind. Aber ich möchte mehr über die wissen. So, das hätte mich echt interessiert. Wobei, wir haben ja ganz am Ende ja gesehen, ne? Einer von denen ist es bei Unit. Und das heißt, es hat so ein bisschen anscheinend, als wäre das schon ein Hinweis darauf, was der Metaplot oder ein Teil des Metaplots der nächsten Staffel sein wird. Ja, und dann bin ich auch nicht dagegen, dass mir das da gezeigt wird. Aber das sind die Sachen, die mich interessieren. Ich fand diese ganze Szenerie hübsch, ich fand die Bilder hübsch und ich fand das alles okay. Der Anfang war hinreißend, wie er da vor dem Fenster baumelt und der kleine Junge da mit seiner Brille hingeht und sagt, hallo, das fand ich super. Aber die haben es dann für mich nicht ganz mehr auf die Ketten gekriegt. So, es war eine nette Folge, nicht das Weihnachtsspecial. Nee, und wenn du einmal Nick Frost als Santa Claus hast, weißt du, dann hast du halt echt was, wovon du dann noch nach oben arbeiten musst. Und deswegen, naja. Ja, wobei die Weihnachtsspecial ja normalerweise auch immer so ein bisschen auf der Reihe sind von allem. Und halt generell auch eigentlich immer ein bisschen leichter sein wollen und auch sollten, weil es halt ja passend zu Weihnachten halt ist. Also, und deswegen, die auch meistens da versuchen, nicht so viel Dr. Who Wissen vom Zuschauer zu verlangen, damit auch so der Gelegenheits-Who-Zuschauer, der am Weihnachtsfeiertag nichts zu tun hat, einfach mal reingucken kann. und auch mitgenommen wird. Ja, du hast gewonnen, Tim. Ja, nee, ich verstehe deine Punkte total. Also es ist ja so eine Sache, ist ja immer so, weil bei so Liebesdingen, entweder man sitzt da und das Herz macht ein bisschen babom, babom, babom, und man denkt sich, ja, next, so, ja. Da gibt es ja nun mal keine zwei Seiten der Medaille. Es ist einfach so, was der eine schmalzig findet, findet der andere schön und umgekehrt. Absolute Geschmackssache, hast du völlig recht. Und es hat mich unterhalten. Aber sie hatten eben, wir haben ja immer noch einen in unseren Reihen hier, der die Folge nicht gesehen hat. Ja. Die Folge nicht gesehen hat, bei der ich jetzt schon wieder Gänsehaut bekomme. Ja. Das haben die geschaffen. Das haben die halt in der Staffel davor hingekriegt. Und das haben die gemacht. Und danach fällt es mir schwer, mir dieses Tralala anzugucken, wenn ich das so böse formulieren darf. Wahrscheinlich bin ich dann besonders anspruchsvoll. Ja, du lässt dich halt in so eine Spirale auch hochziehen, ne? Ja. Irgendwie, es wird immer besser und dann bist du irgendwo hier oben und dann ist halt eine durchschnittliche Weihnachtsfolge irgendwie so. Eben nicht, es tut keinem weh, aber es ist halt jetzt auch nicht das, was ich mit Doctor Who kürzlich erst erlebt habe. So. Und das hat mir ein bisschen, das fand ich ein bisschen schade. Was ich auch ein bisschen schade fand, war der Ausblick auf die neue Begleitung. Hab ich mir nicht angeguckt. Ich habe aber zwischendurch schon eine gesehen, von der ich annehme, dass es die gleiche Vorschau ist, die sie da gezeigt haben. Wo sie irgendwann zwischendurch Get In schreit und so. Und sie ist so die, sie ist ein bisschen nervig, oder? Das ist ein Urteil, das mir noch nicht erlauben möchte. Okay. Also ich finde aber ganz ehrlich, dass nach Clara kann es eigentlich nicht schlimmer werden. Ich mag Clara einfach nicht. Ja, bin ich bei dir. Sebastian, hast du die Vorschau gesehen? Ja. Und dein Gefühl? Ich fand sie ganz nett, um jetzt mal dein Vokabular zu benutzen. Also so, keine Ahnung, das kann gut werden, kann auch total gruselig werden. Ich bin mir unschlüssig, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh mein Gott, bloß nicht. Von daher, wahrscheinlich wird es dann irgendwo in der Mitte landen. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, wird es wahrscheinlich eh nur eine Companion für eine Staffel werden. Aber wie gesagt, man muss einfach abwarten, was da passiert am Ende. Warum? Es ist ja so, dass es die letzte, darüber haben wir doch schon gesprochen, dass es die letzte Staffel ist mit unter Stephen Moffat, dass man Chris Chibnall übernehmen wird. Ja. Und es gibt halt Gerüchte, dass Chris Chibnall mit einem komplett neuen Doktor und komplett neuen Companion anfangen soll, in Anführungszeichen, weil die BBC das ganz gerne so möchte und das soll dann ein jüngerer Doktor sein und auch entsprechend ein etwas jüngerer Companion. Aber wie gesagt, ob das vierte dran ist, kann ich halt auch nicht sagen. Es sind halt das, was ich schon sagte, Gerüchte. Aber um nochmal kurz auf so Weihnachtsspecial zurückzukommen, mir hat ja dieses i-Tüpfelchen die ganze Zeit gefehlt, ne? Ja. Was das zu einer herausragenden Folge macht. Und ich dachte, an irgendeinem Punkt springt Captain Jack aus irgendeiner Tür raus. Das hast du doch nur des Bademantels wegen gehofft. Ja, okay, ja, erwischt. Aber das war wirklich so das, wo ich dachte, da kommt jetzt gleich noch irgendein Brüller. Da kommt jetzt gleich noch irgendwas, dass die noch irgendjemanden mit da reinbringen, damit so dieses, weil die hat sich so gezogen, fand ich am Ende. Es war so vorhersehbar irgendwie, okay, wie die jetzt das, wie heißt unser Kumpel ohne Haare? Der Williams, der danke. Du weißt, wer ist der Darsteller? Und der Charakter heißt Nadol oder so ähnlich? Nadol, ja, richtig. Der ist ja schon super, hat aber jetzt auch nicht so viele Anteile bekommen irgendwie, wie es gut gewesen wäre. Ich hätte den, keiner hat uns erklärt, auch warum der da war, oder? Nein, also es wurde ja ganz kurz irgendwie erwähnt, dass der Doktor ihn da irgendwie quasi wieder neu zusammengesetzt hat, weil er halt der Doktor ist und Doktor-Dinge machen kann. Und ja. Deswegen ist er jetzt dabei, weil der Doktor ja auch nicht alleine sein kann. Und ja. Es ist so ein Übergangskompanion offenbar. Also ich weiß halt nicht, ich vermute mal ganz stark, der wird ja nochmal eine Nebenrolle in der ersten Folge, in der nächsten Staffel haben. Und dann wird er Pearl heißt sie, glaube ich, ne? Die neue Companion wird dann irgendwie auftauchen und dann wird er weg sein und mal gucken. Aber mir fehlt halt die ganze Zeit so, das hätte so eine Folge dann wirklich gut gemacht, wenn in so einem Kampf dann plötzlich Captain Jack noch auftritt oder so. Wenn sie dann halt auch die Karten ziehen, die sie als Doctor Who in der Tasche haben und für ein Weihnachtsspecial. Und das wäre, was da alleine, wie lustig das alleine gewesen wäre, wenn Captain Jack so einen Superhelden an die Hand gegeben hätte. Also hallo, die Gags kann ich dir schreiben, weil sie liegen einfach auf der Hand. Und das hätte ich noch schön gefunden, wenn die da noch eben das Tüpfelchen, die haben viel Geld für die Folge ausgegeben. Und wenn die dann noch das bisschen, was John Barrowman inzwischen nur noch nimmt, genommen hätten und gesagt hätten, komm, die hast ein Bier und 5 Pfund machst du mit, Jung. Und dann hätte der gesagt, oh ja, und dafür machen wir Torchwood weiter. Naja, da reden wir nächsten Sommer drüber. Dann, ne, so. Aber noch eine Musical-Weihnachtsfolge mit John Barrowman für Laura. Ich bin nicht so die Musical-Fanin, das war Tim. Tim fand es super. Aber nee, Musical magst du nicht, aber du magst es, wenn John Barrowman singt. So war das. John Barrowman, da kann ich einmassen singen, so, ja. Nee, aber wenn schon John Barrowman, wenn schon Captain Jack Harkness, dann hätte ich auch ganz gerne einen Gastauftritt vom Orgel. Aber warum? Einfach so. Einfach, damit du und ich ein bisschen kichern können. Na gut, okay. Aber wie auch immer, aber dann verstehst du genau, was ich meine, weißt du? Mit dem, die hätten halt noch so eine Kirsche auf die Sahne setzen können bei diesem Weihnachtsspecial und das haben sie für meine Begriffe verpasst. Auch weil das Finale ein bisschen unspektakulär war mit, ja, wir verstehen schon, dass die das Schiff jetzt vom Himmel holen und ja, wir verstehen, dass natürlich jetzt Superman den auffangen wird. Ja, okay. Fertig. So, und das fand ich halt ein bisschen schade. Es war halt solide gemacht. Solide Leistung, genau. Genau. Hat sich stets bemüht. Ja, ja. Na, so schlecht war es dann auch nicht. Nein. Nein, ich fand's ein schönes Weihnachtsspecial. Es war nicht super spektakulär. So, es hat mich unterhalten. Ich fand's auch tatsächlich kurzweilig. Ich fand's auch beim zweiten Mal gucken noch kurzweilig. Das ist auch eine Menge wert. Kurzweilig finde, so im zweiten Mal dann eher dann nicht mehr ganz so kurzweilig. Hatte jetzt hier nicht so den Eindruck. Also von daher hat es mir gefallen. Es war ein schöner Übergang dafür, dass wir jetzt so lange keinen Doctor Who gehabt haben. Und ja, noch ein bisschen warten müssen, bis es weitergeht. Und ich freue mich drauf, ich bin gespannt, was da kommen wird beim neuen Doktor. Es hat ja den Anschein, dass Missy auch wieder auftauchen wird. Ah, war die da drin, in dem Trailer? Ich habe irgendwo ein Bild gesehen, das war irgendeine Collage, da war sie auch mit dabei. Okay. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, wo ich das gesehen habe. Missy ist immer gut. Ich habe nicht richtig hingeguckt und das war irgendwie eine Collage von der letzten Staffel oder so. Na, aber wir werden es sehen. Ja, aber Missy würde ich super finden, weil Missy fand ich auch ganz, ganz hervorragender Charakter. Also, herrlich. Missy ist super und ich habe gesehen, dass die Sonnenbrille wiederkommt. Die Sonnenbrille des Doktors kommt wieder. Das ist natürlich auch sehr schön. Das sind alles Dinge, von denen Sebastian gar nicht weiß, worüber wir da reden. Nee. Was meint die denn? Nein, super. Ich wäre gerne in deiner Position, Sebastian, dass ich diese 2 Staffeln nochmal völlig neu gucken könnte. Vor allem die eine Folge. Die Folge. Die. Unfassbar. Die gucke ich mir jetzt gleich hier im Anschluss nochmal an, ne? Irgendwie. Glaube ich auch. Oh. Das ist ja, unglaublich. Macht aber, ja, macht ihr nicht. Aber apropos das nochmal neu gucken. Hast du mitbekommen, wann der Doktor seinen neuen Sonic Screwdriver bekommen hat? Weil er hat einen Sonic Screwdriver auf einmal. Und ich kann mich nicht erinnern, wann er den bekommen hat. Ich habe das auch schon bei Klaas gesehen. In der ersten Folge von Klaas hat der Doktor einen Kurzauftritt und hat er auch schon seinen neuen Sonic Screwdriver. Und ich kann mich nicht erinnern, wann er den bekommen hat. Das muss so ein Hit-and-Miss-Moment gewesen sein, irgendwie, wahrscheinlich wenn ganz am letzten Folge der letzte Staffel oder so. Die Zuschauer sehen ja gerade nicht, Zuhörer sehen nicht, dass ich gerade mit offenem Mund hier da gesessen habe. Wow, Tim, krass. Nee, fällt mir jetzt auf. Nee. Ich habe mal ganz kurz danach gegoogelt, irgendwie nach dem Weihnachtsspecial und bin da auch nicht so richtig irgendwie fündig geworden. Ich habe nur einen Bericht gesehen, das war so ein Making-of behind the scenes von der BBC, wo sie quasi Fotos gemacht haben mit Peter Capaldi und Sonic Screwdriver und denen auch ein bisschen näher gezeigt haben. Der ist halt so ein bisschen der TARDIS nachempfunden. Wenn man sich den hier anguckt, dann sieht man halt, dass es halt das TARDIS-Blau ist da drin und auch so, wie das leuchtet und von der Form her oben erinnert es ein bisschen an die TARDIS. Ist ein schöner Sonic Screwdriver so. Aber ich habe mich ganz gefragt, so, wo hat er denn her? Und nach Klaas hatte ich mich auch schon gefragt, weil der da zu sehen war. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt und ernsthaft, ich habe keine Ahnung. Das Schlimme ist, ich ja auch nicht und ich mache mir gerade wild Notizen in meinem Kopf, wie kein Sonic Screwdriver. Ja, du hast es ja noch nicht mal gesehen, mit dir reden wir eigentlich gar nicht. Das ist jetzt aber ehrlich ein guter Vorsatz, oder, für 2017, für die nähere Zukunft in 2017, dass du mal endlich die fucking letzten zwei Staffeln des Doktors guckst. Ja. Es ist auch eher ein Vorsatz für Januar 2017 als für 2017. Yes. Das wollen wir hören, vielen Dank, weil die Folge da drin passiert, die vielleicht beste Doctor Who-Folge jemals. Zumindest ist sie ziemlich weit oben. Ziemlich weit oben. Ja. Neben Rory geht durch die Zeit, ehrlich gesagt. Ja, oder? Das ist so, wenn wir über Weihnachtsrituale sprechen, dann ist sowas, ist für mich auch, solche Folgen nochmal gucken. Ja, und die Van Gogh-Folge ist auch, finde ich, auch so schön. Oh, das ist ja auch so eine Folge, wo man am Ende nur da sitzt und das ganze Gesicht ist nass. Man weiß gar nicht, wann man so viel geheult hat. Und das Schlimme ist, wie nachhaltig die Van Gogh für mich versaut haben. Ist das so? Wenn ich Van Gogh irgendwo sehe, dann kommt schon wieder Pippi in die Augen. Oh. Ich denke, oh nein, Vincent, oh nein. Und und auch diese grandiose Randnotiz des Bill Nighy in der Folge, der Typ ist, oder? Toll, das, ne? Ist so, oh, da denkt man sich, ja, super, dass solche Menschen sowas machen dürfen, ne? Ja. Aber tatsächlich, Vincent van Gogh, und ich sage immer, oh Gott, nachhaltig zerstört. Was ist denn deine liebste Who-Folge, Sebastian? Ja, Blindspot, ich ziehe mich dann gerne auf die Dingens The Weeping Angels zurück. Ah, das ist sehr eine Folge, ja. Aber ich mag die, ich mag auch dieses Szenario Don't Blink. Ansonsten kann ich mir Einzelepisoden immer nicht merken. Auf mich wirken Serien immer so als Gesamtkonstrukt und dann wenn mich dann hinterher jemand fragt, was hast denn du da gesehen, weiß ich irgendwie so, ja, 20 Episoden Doctor Who und es war super. Und welche Folgen fandst du jetzt besonders herausragend und es geht dann irgendwie alles so unter. Vielleicht bis auf die eine Folge, die ich ja noch sehen muss. Oh, also Sebastian, wenn du bei der Folge nicht sagst, alter Vater, was haben die denn da gemacht, dann weiß ich auch nicht. Also jeder Mensch, der Doctor Who mag, mit dem ich geredet habe, der im Gegensatz zu dir die letzten zwei Staffeln schon gesehen hat, der sagt, oder die sagt, das ist unglaublich, was da passiert ist. Und es ist unglaublich und diese Folge, die ist so düster und leise eigentlich. Und sie kriegt es trotzdem hin, diese wahnsinnige, also so eine Macht zu haben irgendwie, dass man da sitzt und sagt, ich kann mir das noch weitere Milliarden Jahre angucken, die in dieser Folge passieren. Und ach, das ist grandios. Also es ist wirklich so, dass man da auch gar nicht die Erwartungen zu hoch schüren kann, weil trotz des wahnsinnig langsamen, dunklen Erzähltempos das unfassbar gut wirkt. Wunderschön. Anderes Thema. Der Astronaut. Ich bringe mal die ganze Astronaut-Storyline da rein, die für mich unheimlich gut war. Mit dem Anfang, der Doktor lädt zu seinem Tod ein. Das war fantastisch angefangen einfach. In Utah da am Sandsee. Ja. Hm. Ja. Wie er vor den anderen erschossen wird und wie sich das langsam sehr schwierig in der Story zum Teil aufbaut, dass man immer die ganzen Sachen noch parat hat. Aber das fand ich wahnsinnig gut. Die Weeping Angels waren mir immer zu gruselig, ehrlich gesagt. Es kommt mit meinen jetzt über 30 Jahren selten vor, dass ich hier zu Hause auf der Couch sitze alleine und sage, oh Gott, ich kann das nicht weitergucken. Die weinenden Engel haben es zum Teil geschafft. Ja, also vor allem so eine krass beeindruckende neue Doctor Who-Kreatur zu schaffen, mit der auch jeder was anfangen kann. Weil, Also in dem Sinne, also weil jeder kennt diese Statuen auf irgendwelchen Friedhöfen oder sonst wo halt wo. Und wer diese Folge einmal gesehen hat, der sieht einfach diese Statuen einfach mit anderen Augen. Und es ist einfach so, weil es auch mit gewissen Ängsten auch spielt einfach, weil wir Menschen, wir blinzeln nur mal, unser Auge braucht das. So, ja. Ja, aber das, was du gerade meinst mit den Figuren auf den Friedhöfen, das finde ich halt an dieser Folge eigentlich so großartig. Ich liebe dieses Dinge aus irgendeiner Fiktion im wirklichen Leben irgendwie wiederfinden oder Anknüpfungspunkte haben. Und wenn du rumgehst und diese Statuen da siehst, hast du halt immer wieder einen Anker, der dich zurückwirft in diese Episode. Und sowas finde ich großartig. Ja. Und das gelingt halt nur sehr wenigen filmischen Momenten so in der Intensität bei mir. Aber dafür Dr. Who umso häufiger, ne? Was war das ja noch gleich mit dem Sand im Auge? Erinnert ihr euch? Ja, das war diese eine Kreatur, auch aus der jüngeren Vergangenheit, die so aus Sand geschaffen ja. waren. Ja, das waren die, ne? Die immer in den Schiffen rumlaufen. Die in der TARDIS waren und die waren das. Ja. Immer wenn ihr glaubt, ihr habt Sand im Auge, dann ist es eigentlich, das ist der Schlusssatz in der Folge. Gut, gucken wir nochmal nach. Ja. Aber da erinnere ich mich gerade dran, weil Dr. Who das unfassbar gut hinkriegt, so Alltagsmomente zu nehmen und in irgendwas total Gruseliges zu verwandeln. Außer Vincent, der ist einfach nur traurig. Ja. Ja, Hush ging ja auch in eine ähnliche Richtung. Eine der ersten Capaldi-Folgen, wo auch irgendwie Clara irgendwie durch die Zeit gereist ist und am Ende dann irgendwie dann unter der Krippe von dem jungen Doktor, dem jungen Time Lord war. Oh mein Gott, ja, wo sie ihn greift. Ja, genau. Ja. Und das ist auch diese Gestalt unter der Bettdecke zum Beispiel und so. Ja, genau. So. Ach, das hat der Sebastian ja noch gar nicht gesehen. Nein. Nächstes Mal, wenn wir uns in echt sehen, gibst du mir für jedes Mal, dass du mir reingewirkt hast, dass ich das noch gar nicht gesehen habe, aus. Okay. Wenn wir im Februar zum Star Wars Essen gehen. und Jar Jar Binks Kotelett essen. Jar Jar Binks Zunge. Genau, dann kann ich hinterher nicht mehr laufen. Und wie sagt man, Schweineohren sind dann Jar Jar Binks Ohren. So, ja. Ja, voll ekelhaft. Okay, ich gebe dir gerne ein Bier aus für jedes Mal, dass ich dir reinwürge, dass du bis jetzt versagt hast, Sebastian, und die letzten beiden Staffeln noch nicht gesehen hast. Gerne, ich stell dir einen Kasten vor die Tür, mir ist es egal. Roll das Fass mal rein. Ha, genau. Das mache ich gerne, aber mein Gott, setz dich mal auf deine vier Buchstaben und guck das mal, das ist phänomenal. Ja. So, Ansprache. Gut. Amen. Ja, wir haben Sebastian gedisst, Laura hat Bier versprochen, wir haben über Star Wars Essen geredet, eigentlich können wir zum Schluss kommen, oder? Oder gibt's da irgendwas, was wir noch irgendwie überreden wollen? Was ihr noch loswerden wollt? Nö, wir gucken jetzt alle ganz fleißig Star Wars, damit wir mit dir über Star Wars ernsthaft reden können. Und der Jürgen, dem geht's übrigens gut. Ja. Der ist mal wieder nicht dabei. Ja. Wir wollen den Zuhörern nur Mut zusprechen. Es geht ihm gut. Er hat gerade eine Erkältung. Das zählt nicht. Er ist sogar aus dem Urlaub wieder zurück. Tada. Aber so, dem geht's gut. Der kommt auch wieder. Stimmt. Das hätten wir auch mal erwähnen können, ganz vom Eingang. Am Anfang der Episode. Schöne Grüße, Jürgen. Gut, hallo, dass Jürgen. Du bis jetzt zugehört hast. Ja. Ich habe mich ja noch nicht getraut zu fragen. Der ist noch Mitglied. Ja. Ja, der ist ganz übel verschnieft. Ich wollte gerade sagen, tödliche Männergrippe und so, aber. Ja. Ne? Ja. Genau, cool. Dann herzlichen Dank fürs Zuhören, dass ihr unseren Rants über Sherlock und unsere, naja, doch ganz nett. ja, oder? So, ja. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen, ja. Oder? Unterhaltsam, ja, nett. Ohne Captain Jack. Weihnachtsspecial, Ausschweifungen gefolgt seid und wir hören uns viel zu bald wieder. Einen schönen Abend wünsche ich euch, Jungs und Zuschauer, Hörer. Genau. Tschüss an alle. Tschüss Sebastian, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Tschüss Laura. Tschüss, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne doch. Folgt Sebastian auf Twitter, wenn ihr mögt, @curious. folgt uns unter @nachos_popcorn, Laura unter @laurareinkens, mir unter @nurlatim und wir hören uns bald wieder. Tschüss! Ciao!